Am 15. Juni erklärte die Delegation der DFRK auf der Tagung der zweiten Periode der Genfer Abrüstungskonferenz folgenden prinzipiellen Standpunkt zur Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken. Die Erschließung und Nutzung des Weltraums, des gemeinsamen Reichtums der Menschheit zu friedlichen Zwecken, sind ungeachtet der Unterschiede in Größen und politischen Ansichten der Länder ein vom Völkerrecht anerkanntes legitimes Recht der souveränen Staaten. Alle Anti-DFRK-Sanktionsresolutionen, die die USA und ihre Anhänger unter Missbrauch des UNO-Sicherheitsrates fabrizierten, verletzen das legitime Recht der souveränen Staaten und die anerkannten Völkerrechte in grober Weise. Die DFRK stehen unverändert auf dem Standpunkt dazu, diese gegen die Menschheit und Zivilisation gerichteten Resolutionen, die das Existenz- und das Entwicklungsrecht der Koreaner ablehnen und die moderne Zivilisation zerstören wollen, völlig zurückzuweisen. Weiter hob die DFRK-Delegation hervor, dass die Völkergemeinschaft im Interesse der Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit der Welt durch einheitliche Aktion den tollwütigen Versuch der USA zur Militarisierung des Weltraums vereiteln solle.